jetzt geht es los. Punktlandung. Die Brote sind hinter der Bühne. Es geht los. Viel Spaß. Danke, Nina. Ihr hört eins live. Fettes Brot, live aus Köln. Schnell zum Absturz, wie du willst jetzt Rockstar werden, mach erstmal deinen Abschluss. Du weißt, heute gibt's GV, ha, da wackeln die Wände. Doch du kriegst das Kondom nicht drauf, denn dir tat an die Hände. Vom Spitzentyp zum Vollidiot ins oft nur Millimeter. Ständig geht es hin und her wie Rettungssanitäter. Heute große Reden schwingt vor Tausenden von Leuten. Am nächsten Tag zusammengeklappt beim Psychotherapeuten. Der perfekte Schwiegersohn wurde erwischt am Puff. Das Leben ist Improvisation, sitzt wackelt. Eine wackelige extrem wackelige Angelegenheit, Hände zum Himmel, wenn ihr der Meinung seid, das Leben ist wackelige Angelegenheit, hey, wackelige Angelegenheit, extrem wackelige Angelegenheit, Hände zum Himmel, wenn ihr der Meinung seid, das Leben ist wackelige Angelegenheit, hey, Mist, Mama und Papa beim Ficken erwischt, ich gönn euch das Jahr, aber kommt jetzt mal bitte da runter vom Tisch. Es ist 5:45, musste das denn sein? Und warum ausgerechnet hier in der Cafeteria vom Altersheim? So könnte aussehen ein typischer Tag im Leben dieses Wunderknaben. Ich meine, Unglücksraben, ich meine, Renner vom Chef der Firma als Genie gepriesen. Stehst du 10 Minuten später tief in den Wiesen, denn der Staub, den deine Lippen da vom Tresen bliesen. Das war Kokain, mein Sohn! Das war Kokain, mein Sohn! Verdammt, das war Kokain, mein Sohn! Und wer von 7 Riesen eine wackelige Angelegenheit, extrem! Wackelige Angelegenheit, Hände zum Himmel, wenn ihr der Meinung seid, das Leben ist. Wackelige Angelegenheit, hey, wackelige Angelegenheit, extrem. Wackelige Angelegenheit, Hände zum Himmel, wenn ihr der Meinung seid, das Leben ist. Wackelige Angelegenheit, hey, Lalita, die Wahnsinn singen, selbstbewusster Party-King, denn du weißt, die Girls lieben deinen Jacke-Blick. Hey! Du denkst die Dame an der Bar, machst du locker klar, du sprichst sie an, sie sagt, zappel nicht. Hey! Das Leben ist so gemein, Handy ist ins Klo gefallen, war nicht wasserdicht. Hey! Okay, du merkst, es läuft nicht, machst dann deine Häuslich und säust dich, hacke dich. Hey! Pizza mit Oliven, was soll ich da gerne bringen? Heute war noch gerne drin, 13 im Wackel. Zu bringen. Aber bevor wir zu persönlich werden, hier unsere Einladungskarte. Geht's euch gut? Das ist schön. Ihr seid alle eingeladen. Kommt zu uns auf die Party. Ich hoffe, du hast meine SMS bekommen. Wir lassen heute die Fässer rollen wie Donkey Kong. An der Haustür hängt ein roter Luftballon, weil du ja nicht wissen kannst, wo ich wohn. Falls du Israeli bist, sag ich Shalom. Der Champagner sieht nicht im Lexikon. Ich habe jüngst eine große Summe Geld gewonnen, aber alles gleich gespendet, der Saison. Ich hab was zum Dippen, da Gemüse der Saison und Erdnussflips warten unterm Lampignon. Zur Begrüßung sing ich dein Lieblingssong. Hier jetzt! So ist es, mein lieber Freund. Und aber zwar, warum ist das denn so? Weil du aufgeregt bist, weil über 4000 Leute da sind. Verdammte Scheiße. Okay, ich mache jetzt mal so wie immer. Wollen wir gelassen bleiben? Schon ist die Stimmung raus. Ja, ich glaube, die wollen angeschrien werden. Ist die Stimmung jetzt die im Eimer? Die sind das vom Helene Fischer Eventkonzert nicht anders gewohnt. Wir haben aber leider keine Zirkustänzer dabei. Aber ein Pony, das kommt allerdings erst später in der Show. Es wird später noch ein Pony explodieren auf der Bühne. Da freut ihr euch sicher genauso drauf wie wir. Jetzt kommt etwas völlig anderes. Erdbeben, was geht? In Deutschland geht ein Bier. Vom schicksten Willenviertel bis in die Sozialbausiedlung. Erdbeben, was geht? In Deutschland geht ein Bier. Vom schicksten Willenviertel bis in die Sozialbausiedlung. Im Sommer gibt es Schatten und der hält mich warm im Winter. Auf der Straße stehen und alle drehen sich um, noch nie so'n Arsch gesehen, der Super Premium. Auf der Straße stehen und alle drehen sich um, noch nie so'n Arsch gesehen, der Super Premium. Die gleichen Mädchen aus den Hügeln ärgern sich über die letzte Diät. Dennoch sieht man Popo wackeln, doch jetzt ist es zu spät. Dann schon wurde gebacken, immer nur die Knochen knacken, weil immer man muss vorher mal Kuchen backen. Erdbeben, was ging? In Deutschland geht ein Bidum. Vom schicksten Willenviertel bis in die Sozialbausiedlung. Erdbeben, was ging? In Deutschland geht ein Bidum. Vom schicksten Im Sommer gibt es Schatten und im Winter hält er warm. Schön. Wovon ich hier rede, ist dein Arsch. Mein Rotwein und dein Popo passen großartig zusammen. Denn wenn ich dein Hintern sehe, denk ich, der Mond ist aufgegangen. Alle Leute aus der Gegend sind sich der am Living und die Klamotten kleben so richtig geil. Alles tanzt, man kommt sich näher, ich mach dick hier ein auf Player und reib mich an der Auf der Straße stehen und alle drehen sich um, dann ist ein Arsch gesehen, der Super Premium. Auf der Straße stehen und alle drehen sich um, dann ist ein Arsch gesehen, der Super Premium. Erdbeben, was geht? In Deutschland geht ein Bidum. Vom schicksten Willenviertel bis in die Sozialbausiedlung. Erdbeben, was geht? In Deutschland geht ein Bidum. Vom schicksten Willenviertel bis in die Sozialbausiedlung. Erdbeben, in Deutschland. Herzen, sehr frei, danke. Dankeschön. Ach, ihr seht aber auch wieder gut aus heute Abend. Habt ihr euch aufgebrezelt? Tragt ihr größtenteils fettes Brot Merchandise? Und MC-Fitty-Masken? Und größtenteils keine Unterwäsche? Dann seid ihr hier an der gottverdammt richtigen Stelle. Sag mal, Dr. Renz, es geht ein Gerücht rum im Internetforen, dass du Gedanken lesen kannst. Ja, das stimmt. Ich habe davon auch gelesen. Dr. Renz ist unter die Magier gegangen. Pass auf, ich mache einen Test. Du musst mir sagen, was ich denke. Trink erst mal aus, sonst kannst du gar nicht reden. Dr. Renz, wusstest du beispielsweise, dass ich eben schon ein bisschen Konfetti eingeatmet habe? Ehrlich? Ja. Es hängt hier vorne. Aber drauf. Da muss ja keine Gedanken lesen, das hast du mir schon erzählt. Auch hier? Ah, da, ich sehe es. Ist aber ein gelbes. Mach dir keine Sorgen, passt zu deiner Mütze. Ah, danke. Mein lieber Copperfield, ich frag dich was. Ja. Was denke ich? Bei Bieren denke ich. Flens. Und bei Autos denke ich. Benz. Ah. Bei Hip-Hop denke ich nur. Fettes Brot, Dr. Renz. Willst du eine Message rüberbringen? Dann werd doch Postbote. Partytime ist angesagt, wir sind die fetten Brote. Lass die Finger von Emanuela, lass die Finger von Emanuela. Alle Militärjungs Jungs sagen auf, denn es gibt zwischen ihnen mehr Frau. Was weißt denn du von Liebe? Von Liebe weißt du nix. Dich haben deine Gefühle mal wieder ausgetrickst. Du hältst dich für gefährlich, doch siehst nicht die Gefahr. Das hier ist die Geschichte von Emanuela. Wie tiefer du willst. Lässt dich raus, du Zigarette, und wirf Steine an ihr Fenster. Als du sie gesehen hast, war hier am Viertelstraßenfest. Es war hier am Blick, der dich seither keine Nacht mehr schlafen lässt. Hofft, dass sie ihn erhört. Er betet und hofft, dass sie ihn erhört. Er betet und hofft, dass sie ihn erhört. Was weißt denn du von Liebe? Dich an deine Gefühle. Du hältst dich für gefährdet. Das hier ist die Geschichte. Lass die Finger von dir. Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Emanuela, Ein fettes Brot. Live aus Köln. Episch. Ja, das war's dann auch schon. Früh alles Pulver verschossen. Uns wurde gesagt, macht einfach eure drei größten Hits und dann noch eine Maxi-Version. Hinterher? Von irgendeinem alten Geklöter. Mehr erwarten die nicht von euch. Die sind ja nichts gewohnt von fettes Brot. Außer, dass wir ständig über Frauen, ich wollte gerade Weiber sagen, aber Frauen meine ich natürlich reden. Ja. Ständig Emanuela, Dingsbums. Das stimmt schon. Ja. Wir sind eine Frauenband. Also ich meine, wir sind eine Band, die viel über Frauen, also ich meine eigentlich über die Liebe zu den Frauen redet. Und womit? Die Liebe ist eine unserer Kernkompetenzen. Ja, das stimmt. Deswegen wurden wir auch wieder fürs neue Kabinett gewählt. Wenn du mich fragst, ist die Liebe ein seltsames Spiel. Sie kommt und geht von einem zum anderen. Das stimmt auch. Von Emanuela. Sie gibt so viel, auch sie nimmt auch viel zu viel. Aber da müssen wir eigentlich Jasmin fragen, weil die hat dich richtig hart erwischt. Jasmin. Damals. Oh. Aus Haus Nummer 16. Jetzt hast du ihn, aber wirklich erwischt. Es muss doch Platz sein für traurige Momente hier heute in Köln. Ah, das ist, ihr wisst doch genau, wie sie war. Das ist eine harte Geschichte. Wahrscheinlich immer noch ist. Jasmin, aus heutiger Perspektive, bist du wohl so etwas wie meine erste Liebe. Nicht einfach nur süß, eher etwas mysteriös. Oh. Und hast du mich gegrüßt, wurde ich stets ein bisschen nervös. Nervös. Verbotene Wort. Ich liebte ein Mädchen in Altona. Sie war wie der Winter, kalt und klar. Ich liebte ein Mädchen in Hammerbrot. Erst digital, dann analog. Ich liebte ein Mädchen in Finkenwerder. Leider war auch jedes Mal ihr alter Herder. Ich liebte ein Mädchen auf St. Pauli. Sie mochte es am liebsten, wenn ich ganz laut schrie. Doch dann wurde es mir in Hamburg zu klein. Und so zog ich in ganz Deutschland ein. Ich hab sie alle geliebt. Oh, Berlin und Paris. Und wenn ich mich erinnere, irgendwie war es jedes Mal für immer. Hab sie alle geliebt. Oh, Berlin und Paris. Und wenn ich mich erinnere, irgendwie war es jedes Mal für immer. Ey, ich liebte ein Mädchen in Frankfurt oder wir fuhren Distanz in ihrem alten Skoda. Ich liebte ein Mädchen in Salzgitter. Wir folgten mehr Jungs als den Papst auf Twitter. Ich liebte ein Mädchen in Eisenach. Leider hat sie auch die anderen beiden heiß gemacht. Ich liebte ein Mädchen in Magdeburg. Ich tanzte mit ihr eine Nacht lang durch. Ich liebte ein Mädchen auf Helgoland. Sie war Königin der Insel. Selbst danach. Ich liebte ein Mädchen in Köln. Auf dem Foto in der Küche sieht sie aus wie Katja Epstein. Ich liebte ein Mädchen in Schwerin. Sie war pleite wie Berlin. Doch dann wurde es mir in Deutschland zu klein. Und so zog ich in die Welt hinein. Ich hab sie alle geliebt. Rom, Berlin und Paris. Und wenn ich mich erinnere, irgendwie war es jedes Mal für immer. Hab sie alle geliebt. Rom, Berlin und Paris. Und wenn ich mich erinnere, ich liebte ein Mädchen in New York City. Sie liebte beide, Puff und Biggie. Ich liebte ein Mädchen in Rio de Janeiro. Eo, Gero, Gidao, Meju. Ich liebte ein Mädchen in Istanbul. Dummerweise hielt sie mich für schwul. Ich liebte ein Mädchen in Madrid. Sie hat mehr geraucht als Helmut Schmidt. Ich hab sie alle geliebt. Rom, Berlin und Paris. Und wenn ich mich erinnere, irgendwie war es jedes Mal für immer. Hab sie alle geliebt. Rom, Berlin und Paris. Und wenn ich mich erinnere, irgendwie war es jedes Mal für immer. Hab sie alle geliebt. Irgendwie war's jedes Mal schlimmer. Dankeschön. Vielen Dank, Köln. Von Köln. Schön, dass ihr da seid. Geht's euch gut? Ja. Ihr seid bereit für eine Party. Habt ihr alle genug Platz zum Tanzen? Ich habe eine wichtige Frage. Und ich bin mir nicht sicher. Ist Weihnachten vorbei? Kann Silvester kommen? Nein! Erstmal feiern wir heute eine Party mit Fettes Brot, Ronny Treppmann, MC Fittig, drei ist eine Partei! Verdammt nochmal! Ne? Leute, Leute, seid ihr da? Leute, Leute, seid ihr da? Leute, Leute, seid ihr da? Leute, Leute, seid ihr da? Schmetter, ja. Etc. Alle sind da, das da ist die Mannschaft. Mit Spannkraft, wieder Welle, Tag, Fredder, wie jetzt die Landschaft. Es ist so eng im Bus, dass man hängen muss. Wo sind meine Leute? Hätte ich auch den Magen muss. Mit krummen Rücken und mit blauen Flatschleck. Kommen wir zwei Stunden zu spät zum Soundcheck. 1-2-1-2, könnt ihr mich sehen, könnt ihr mich hören? Auf mein Mikro, keine Peepshow, you gotta let it burn. Die Zuschauer kommen alle in die Halle und rennen zur Bühne. Unsere Nerven liegen lang, wie wir ohne Sinn zur Düne. Schneller mal gepisst. Verdammt, wo ist mein Mix-T-Shirt? Jetzt sollten wir nicht mehr warten. Fußball, Flach spielen und gewinnen, der Rest ist Zufall. Abracadabra, treib mal Muskelkater, ein cleveres Wechselspiel aus Klamauk und Sexappeal. Die Beats der Band brennen, wir brauchen keine Schlafmucker. Pauli gibt dem Affen Zucker, Fucker, Fucker. Der eine geht ab, der andere schaut bloß zu. Wir kriegen Gänsehaut, when the crowd goes so das war's, gute Nacht allerseits. We live to laugh and we love to rock mics. Wir werden jede Party rocken, mit dem Herz dabei, wir haben die Schocken. Junges Gemüse und nach hartem Rocken freut wie Fahrt die Socken. Wir werden jede Party rocken, mit dem Herzen dabei wie ein Schocken. Junges Gemüse und nach hartem Rocken freut wie Fahrt die Socken. Wer seid bei Fettes Brot? Werft eure Hände hoch. Wie Kilimanjaro, bei uns gehört das so. Ihr seid bei Fettes Brot. Fatis Socken, ne? Grazie! Merci beaucoup! Escaristo, Polly, Europa! Du bist international angekommen, Dr. Renz, ganz ehrlich. Ich habe gerade was Erschreckendes festgestellt. Und zwar? Teilweise stehen die Leute bis unter die Hallendecke. Ach du Scheiße, mach mal kurz mal, gib mal ein Zeichen da oben! Zünde mal eine Kerze an! Ja. Ihr seid so abgeschieden, ihr habt nicht mehr Licht. Haben die da kein Licht oben drin? Das kann seid nicht ihr da? Pass auf, Experiment. Ich habe das mit Jean Pötz abgeklärt. Das ist international abgesegnet. Wir machen eine Welle von oben nach unten. Können wir die äußersten Reihen hinten anfangen? Ihr müsst dann natürlich von dem Wellenschwall alle umkippen. Eine Welle nach vorne, komm, das kriegt ihr hin. Oh! Und jetzt runter. Ach du Scheiße, die kommt direkt auf uns zu. Die sind am Rhein groß geworden, was willst du erwarten? Nordsee ist, sieht anders aus. Wir machen es nochmal rückwärts. Oh! Wunder, Wunder, Wunder, Wunder, Wunder. Welle rückwärts können sie. Aber es gibt nur eine Siegerurkunde bei den Bundesjugendfestspielen. Aber das wisst ihr sicherlich selbst. Ja. Wir haben ja noch genug Zeit, dass ihr euch die Ehrenurkunde erarbeiten könnt. Wer Beton hat, ich glaube, das passende Lied dazu parat. Ja. Yeah. Alles klar. Du hast nicht die leiseste Ahnung, kennst das alles nur vom Hörensagen. Wir haben einiges im Plan, drauf kannst du Gift nehmen oder Björn fragen. Ich rap um mein Leben, kannst da was Besseres geben, als die drei Haros von neben, die das Niveau wieder hin, die Funkenteile widerlegen, bis der Knoten dann geplatzt. Fakt ist, ich hör mir selten so etwas Beknacktes. Wer wagt es? Und komm mit mir bis in die Arktis, wo wir dich burnen, dass du im Krematorium rabattest. Weil mein Pater lodert, deiner Klingwerk vermodert, wir haben mit Zeit die Charts erobert, die glänzen wie frisch geboren. Heiliger Strohsack, das ist für manche starker Tobak, komm mit Bildern wie Kodak und bin der Mann für jede Tonart. Ey, bin ich bei mir zu Hause, meine Platten gestern. Schöner Bastel, ich für euch die Bombe und kein lieblosen Scheiß. Viele Diddle haben euch jahrelang mit Rattengift geködert. Yeah. Das kann euch nicht passieren, wenn ich zum Mikrofon greife. Kennt sich die Spreu jetzt vom Weiß. Mich freu euch zu reißen, wenn die Scheu hier zu geißen. Denn wir sind neu und die Geist. Schiffe heu! Jetzt schlägt 13 links zu dir bei meiner Hand dabei. Dreh meine Joints, du vom Feinsten, das spricht bei dir nur blank. Ey, was wir heute produzieren, wird es in Jahren gecheckt. Doch ich will keine Dankbarkeit, ich will Respekt. Keine Angst, dies ist nur die Tür, wo könnt ihr mich hören. Schätze Schnaps, wohnen ja einige schon. Rap for excellence. Rektor Donz ist am Mikrofon. Ich bin der Letzte, der geht, wenn alle anderen walken. Bin der Letzte, der spricht, wenn alle anderen talken. Manchmal macht mir diese Scheiße echt Sorgen. Viele Flaschen können den Hals nicht voll kriegen. Hier kommen endlich der Kopf. Schönen guten Morgen, alle lieben Lausen da draußen. Ich verteile erstmal ein paar gute Ratschläge. In puncto Tüchtigkeit und Ordnung. Setz ich hier die Maßstäbe, wenn ich tüchtig Gas gebe und ordentlich Hass stehe. Ey, wer bin ich hier, wo bin ich hier? Wann bin ich grad, wie bin ich hart? Der Onkel Punkrock geht nach unserer Show am Stock. Drei kleine Scheiße aus dem Mama Bild, Hamburg. Hamburg sind Pop-Dinosaurier, 92er Baujahr. Laden ein auf die tollere Party. Au ja! Schön ein auf dicke Hose wie Oliver Hardy. Und bis gehen in dicke Lippe wie Lolle Ferrari. Bräuchte, sag mal hip, sag mal hop. Sag mal fettes Brot, oh my God, don't stop. Don't stop. Sag mal, wie heißt dieses Showtalent im karierten Oberhemd? Wagen. Fresh Müller! Tape gut, die anderen Bauern werden sauer wie ein Grapefruit. Denn sie wissen ganz genau, auf unserem Tanzpunkt klebt Blut. Der Fernsehpunkt geht immer da, wo es weh tut. Doch mal halt lang, Alter, ist doch noch kein Grund zum Schreien setzen. Helm und spannen die Muskeln an und Mundschutz rein. Für den Fall, dann wäre das ganze Land so unter Platte. Mir kann es gut sein, dass wenn das Boden auf die Matte steht. Denn du Spacken verstummst, wenn ich wie kein Zweiter abseile. Mit Backen wie Mumps bei jeder weiteren Zeile. Das ist Backen mit Kunst, an der weiterhin feile. Weil so alles begann und uns gibt's Seite und eine Weile. Also, Keule! Neuanfang, weil selbst auf vorne Ohren Feuerfang bei unserem Schleudergang. So sieht es aus. Yo, auch wenn du die Wahl nicht abkannst, bei uns ist jeder Laden voll, da kriegst du Schlafschwanzplatz an. Überall. Lassen wir die Korken knallen, Kollegen. Denn wenn wir Weg genießen, stehen in allen Verträgen. Und damit niemand schubst, schwitzt und sich alle bewegt, müssen Clubs uns Gags in große Hallen verlegen. Denn wenn wir eine neue Platte aufnehmen, kann man auftreten und aufdrehen, dann kriegen wir alle uns und wir alles aussehen. Bei uns bleibt alles in Bewegung und wir ändern den Kurs nicht. Denn wir sind. Ja, das stimmt eigentlich. Thank you. Gib mir ein Bier! Also, wissenschaftliche Untersuchungen sagen, Köln ist die sexiest Stadt in ganz Deutschland. Stimmt das? Seid ihr erotisiert? Seid ihr heiß? Dann lasst es uns spüren. Wir auch. Okay, es reicht. DJ Pauli hat's auch nicht immer einfach. Ah. Alle ausziehen! Hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein Rapper geküsst? Du warst Snowboarden im Arsch, wir gefahren an der Spree. Du hattest irre viel Spaß, du hast schon so viel gesehen. Bist in Nordsee getaucht, alles wahnsinnig fun. Du warst schon bei Günter Jauch, aber leider nicht lang. Du warst 3 Tage wach auf dem Rockfestival. Es gab Weißwein und Lachs, ey, was kostet die Welt? Doch du spürst in mir drin, dass du etwas vermisst. Sag mal, hast du schon mal ein Rapper getippt? Hast du schon mal ein, hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein, hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein, hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein Rapper geküsst? Denn da ist am Bein eine einzige große Katastrophe. Da sahst du seine Visage auf einer Cola-Dose. Im Herzen die Hoffnung und in der Hand eine rote Rose. So schlichst du nach der Show heimlich in seine Garderobe. Er stand da oben ohne in der Armani-Unterhose. Lachte dich an und duftete herrlich nach Aprikose. Ist ein echter Superstar. Komm! Hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein? Ein? Hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein? Ein? Hast du schon mal irgendein? Hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein? Ein? Hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein? Ein? Hast du schon mal ein Rapper geküsst? Du traust ihn nach Hause und sitzt hier schon seit Stunden oben auf dem Autobahn, das hätte ein Spielplatz doch so weiche Lippen. Hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein? Hast du schon mal ein? Ein? Hast du schon mal ein Rapper geküsst? Lachen! Wie kann etwas falsch sein? Was sich so gut anfühlt? Da kommt einer von vorne. Live. Fettes Brot. Live aus Köln. Habt ihr unser GQ-Bild gesehen? Nur einige. Jetzt haben nicht alle von euch dieses Pornomagazin abonniert. Ich weiß, ich weiß. Früher, also ich sag mal so, heute haben wir uns gegenseitig unsere Liebe gestehen können, aber früher standen uns einige Gefühle im Weg. Es ist ja so, wir machen das in Wirklichkeit nur für euch. Hintenrum ist bitteres Blut. Hintenrum. Wir hassen uns. Hintenrum und vorne rum. Ich kann diese beiden Typen auf Blut nicht ab. Ihr seid einfach ehrlich. Ihr seid einfach saudämlich. Fettes Brot, erster, zweiter, dritter. Ich bin der Erste, denn ich bin fitter als Dr. Renz und Schiffmeister zusammen. Ich bin die Nummer 1, der Mann, oh Mann. Oh shit, euer Haarschnitt ist ein Arschtritt für jeglichen guten Geschmack. Ihr benutzt doch Presa mit Hupengeschmack. Und der Weihnachtsmann hatte für euch wieder mal nur Ruten im Sack. Zack, okay, ich werd mich euch mal hören. Ich muss mich räuspern, dann leg ich virtuos los, stell euch los, wo ist der Sinn darin? Denn ich bin das Nonplusultra, nimm mich nicht auf deine leichte Schulter. 3 sind 2 zu viel, heißt das sie schon viel, und im Du trifft das auf uns auch. auch zu. Das meinst du? Ich hatte immer schon mehr Lego und auch mehr Playmobil. Ja, sicher. Das ist noch heute so. Drei sind zwei zu viel. Drei sind zwei zu viel. Drei sind zwei zu viel. Aha, aha, aha, aha. Okay. Drei sind zwei zu viel. Drei sind zwei zu viel. Aha, aha. Zu vielsten Typen der deutschen Hip-Hop-Szene. Ihr macht doch Klaus und hier. Ihr macht doch Witze, die euch vorher aufgeschrieben haben. Ey, ey. Das weiß ich. Das also, haben die nämlich hinter der Bühne gesehen. Ganz ehrlich, die Leute haben hier 80 Euro Eintritt bezahlt. Die haben euch nicht verdient. Wollt ihr wissen, wer noch dieses Jahr die FDP gewählt hat? Ganz ehrlich, ja, ist ja nur Euro. Was kommt nicht Neues? Ganz ehrlich. Ja, weißt du, was ihr könnt und könnt euch halt die Schnauze von der Stimme von euch Was hast du davon? Natürlich hau ich ab, wenn du mich so beleidigst. Macht das keinen Spaß, bitte bescheuert. Hau ab, Alter. Wäre echt zu dumm. Könnt ihr mir runterrutschen? Rutscht mir alle mal. Buckel runter, den Buckel könnt ihr mir runterrutschen. Rutscht mir alle mal den Buckel runter, den Buckel könnt ihr mir runter. Tut mir leid, leider bin ich nicht euer Niveau, hab ich das wirklich so mein? Nein, wieso? Du Digga, da drüben die drei Dorfdeppen an der Tarntoilette, das sind doch. Ja, ja, ja, ja. Sie sind wieder da. Applaus, Applaus, Applaus. Direkt von der Küste. Klaus und Klaus und Klaus. Klingelingeling, sie sind wieder da. Applaus, Applaus, Applaus. Direkt von der Klaus und Klaus und Klaus. Mensch, Taco. Wir zwei jetzt. Hätte ich mir auch nicht zu träumen, erhofft, gewagt. Ja. Ihr seid ein schönes Paar. Foto, jetzt aber schnell die Boris, spiel uns ein Solo. Das macht er auch nicht jeden Abend. Dankeschön, ihr seid ein Gutes, ihr seid ein Ehrliches, ihr seid ein Dankbares, ihr seid ein Schönes, ihr seid ein Sexyes, ihr seid ein wirklich geiles Publikum. Ich war so gespannt, welches Wort am Ende kommt. Publikum mache ich so ein bisschen wie Herbert Grönemeyer gesagt, fand ich. Das Publikum! Schaut einen Blick! Was haben wir denn als nächstes auf unserer elendigen Liste jetzt? Liste des Todes! Meine Fresse, du! Ich trinke erstmal noch einen Schluck. Ja, das habe ich eben auch gemacht, das mache ich sofort nochmal. Köln macht mich durstig! Ja! Applaus, dass wir trinken! Ich liebe meinen Job! Applaus für diese Stufe, die ich jetzt erklimmen werde. Da gehst du schön wieder runter, da gehe nämlich ich hin. Ab. Zack. Was soll das denn jetzt? Zack, schon wieder streiten? Zack, zack, ja, links, rechts, oh, ganz normal. Ihr kennt das Spielchen doch. Ach ja. Ach ja. Ich mag Gelb. Sieht den Mann in das Totenmanns Disco! Lauter! Die Etage, wo die Lauten besser sind. Lauter! Trinken in der Küche mit Getränke. Geiler! Diese Party ist noch lange nicht zu Ende. Es muss geschehen. Nicht irgendwie, sondern es geht. Es muss passieren. Endlich wieder eskalieren. Du, dich, ich, mit. Du bringst dich mit, ich bin mich mit. Du bringst dich. War schon mal schön, ne? Ich würde euch jetzt gerne zu meiner Seite einladen. Machen wir doch. Eben standen wir so weit weg, jetzt sind wir ganz dicht aneinander. Ja, das löst in mir Gefühle aus. Kann ich kurz was? Nee, dann doch nicht. Fehler zu eliminieren. Doch ich fürchte so allein, ich bald einen sehr nervösen Breakdown. Da nehme ich doch lieber die Rakete in den Weltraum. Komm schon, mehr Gefühl, ja. Komm schon, mehr Gefühl, ja. Mehr Gefühl ist echt okay, vom Ansatz her gut. Und jeden vermeidbaren Fehler zu eliminieren. Doch ich fürchte so allein, ich bald einen sehr nervösen Breakdown. Da nehme ich doch lieber in den Weltraum. Live, fettes Brot. Live aus Köln. Dankeschön. Mercredi, würde der Franzose an dieser Stelle sagen. Ben Schäfer, du Leve, würde der Plattdeutsche. So, wenn ich euch beiden Vögel mal in die Richtung schicken dürfte, wäre ich euch sehr zu Dank verpflichtet. Denn jetzt, meine Damen und Herren, habe ich mir persönlich etwas ausgedacht für euch. Die norddeutschen Siegfried und Roy habe ich eingeladen. Ja, ja. Damit ja, das, darf ich dich schieben? Damit das hier noch mal, du Platz weg? Damit hier noch meinst mal, du, das geht? Eine andere ja. Farbe in die Show kommt. Da, das ist schon der erste Zaubertrick. Applaus! Ich habe sie gebeten, alle Tiere zu Hause mit zu einer lassen. Hand! Ich bin Vegetarier, ich möchte das nicht. Diese Tiere, uns, ihr seid tierisch genug. Wo sollen wir uns denn hinstellen? Hier ja. In der Mitte ist doch doof. Ihr seid doch die Zauberer. Was fragst du mich das? Sie sind Zauberer der Emotionen. Sie sind Zauberer untenrum. Da. Und, ja. Meine Damen und Herren, Sie sind wahrscheinlich die einzig beiden verbliebenen Menschen, die aus einem Casio, KT40 noch brauchbaren Geräusche raus. Ah, du willst das hier hinstellen. Ja, so. Okay. Und wenn ihr beiden euch dann einig geworden seid, ihr ist echt viel zu lang verheiratetes Ehepaar, dann wäre ich euch dankbar, wenn ihr mal so richtig in die Tasten greift. Ja, ja. Oft wurden wir gefragt, wie haben wir die neue Platte aufgenommen? Hier ist die Antwort. Ich drücke auf... Warte, ich muss noch zurückspulen. Das hatte ich dir aber gesagt. Ich sag's dir, es sind wahrhafte Zauberer. Das haben wir gestern Abend nicht gemacht. So, jetzt. Sir, haben Sie noch ein wenig Geduld? Gleich geht es richtig voll. Ich möchte wissen, zusammen. Was ihr sonst auch noch nicht gemacht habt gestern Abend. Hausaufgaben, gewaschen. So, jetzt kann's losgehen. In wenigen Sekunden wird der fette Beat abgehen. Ja, da ist er. Hört man's denn? Keines Zeichen, aber man hört's. Manche nennen mich den Weltraum-Cowboy. Die anderen nennen mich den Gangster der Liebe. Wiederum andere nennen mich, denn ich sag, wie die Dinge wirklich sind. Leute reden über mich, Baby, und sagen, ich tu dir. Doch mach dir keine Sorgen, oh nein, nein, nein, nein, weil ich ohne dich nirgendwo hingehe. Denn ich bin ein Großer, ich bin Spinner, ich häng auf Poster in deinem Zimmer. Meine Lieder hört man laut. Ich bin Großer, ich bin Penner in aller Herren Länder, weil sich sonst wieder. Die Leute reden. Mama, nein, nein, nein, weil ich ohne dich nirgendwo hingehe. Oh nein, hör mir bitte! Ich bin Großer, ich bin Spinner, ich häng aus Poster in dein Zimmer. Meine Lieder hört man. Ich bin Großer, ich bin Penner in aller Herren Länder, weil sich uns wieder keiner traut. Ich bin Großer, ich bin Spinner, ich häng auf Poster in dein Zimmer. Meine Lieder hört man laut. Ich bin Großer, ich bin Penner in aller Herren Länder, weil sich ich hab fast den Eindruck, mein lieber Boris, das hast du noch nie schöner gesungen. Dankeschön. Ich laufe durch meine Stadt, und das, obwohl ich zwar unterschiedlich eine Beine hab. Versuch ein kleines bisschen abzuschalten, was beinahe klappt. geh ins Geschäft und kauf die Katze in einem Sack. Attitüde, was soll sein? Klamotten, funky, fresh. Und immer Cash auf Tash aus Angst vom Bankencrash. Und während eine Hand die andere fäscht, hoffe ich, meine Hosen kommen nicht aus der Unglücksfabrik in Bangladesch. Denn sie sind alle in mir. Der Nadal ist der, der nie zufrieden ist. Der hoffnungslose Optimist. Denn die Gedanken sind frei, keiner kann sie googeln. Darauf ein großes Eis. Google! Junge, bist du alt geworden, Alter, bist du jung geblieben. Große Fragen, Alltagssorgen, wo hast du dich rumgetrieben? Meinst du echt, es knallt schon morgen? Was soll passieren, solange wir uns lieben? Und an der Ecke steht ein Hochhaus. So groß wie ein Hochhaus. Wie ein Hochhaus. Satellitenschlüssel außen dran. Handyantenne oben drauf. Innen drin wohnt ein Elfjähriger. So groß wie ein Elfjähriger. Wie ein Elfjähriger. Und auf seinem Stern steht Crazy World. Putin gegen Pussy Riot, Präsident und Praktikant. Klick, klick. Schütteln sich die Hand. Amazon, Guantanamo, Osama, Schütze, Brahma, Tunga, Dauer. Schreibt mir SMS, ich hab das falsche Hemd bestellt. Yeah. Bunga, Bunga, diesen Paff, rückte wegen Plagiat. Eurohawk, teurer Start, Drohnen sind Millionen Start. Costa, Concordia, Popstar. Pornosar, Lasagne, jetzt mit Pferdefleisch. Geiz ist geil, fairer Preis. 10.000 Facebook-Likes. Typ mit Boot, der Typ mit Gleis. Zugmaschinenbegleiter, bis ein Land das pleite ist. Betreuungsgeld, schöne neue Welt. Ein Land dafür wird übelst hart, der andere stellt Asylantrag. Und an der Ecke steht ein Hochhaus. So groß wie ein Hochhaus. Wie ein Hochhaus. Satellitenschüssel außen dran. Scheide, oh, wie ich mich freue auf die neue Lady Gaga-Scheibe. Bombenwetter, Fahrradfahren, Syrien, Afghanistan. Wo ist nochmal der Unterschied zwischen NSU und NSA? Whistleblower, Hochverrat, halt dich, lass die Hunde frei. Ist das deine Überraschungsstadt oder Überwachungszeit? Wir wollen alles verstehen, doch schaffen es trotzdem nicht. Doch da gibt's etwas, das uns Hoffnung gibt. Geschlechtsverkehr und Popmusik. Den einen Namen gibt's vom Schlafen gegen gute Narkos. Den anderen Namen gibt's da vorne Schlägerei im Nachtbus. Die wichtigste der Fragen jetzt zum Abschluss. Was ist wohl gefährlicher, ein Mensch oder ein Kaktus? Jetzt etwas. Ich frage mal, ich fange anders an. Wer war bei Rock am Ring oder Rock im Park am Zelle? Wir haben zweimal Geld ausgegeben für uns. Okay, das ist die eine Sache, die sich zweimal zugetragen hat. Die nächste Sache, die sich zutragen wird, ist, dass wir von der Geschichte erzählen werden, dass wir ein Instrument wiederentdeckt haben namens Dirt. Es wurden Superhits in aller Herren Länder mit diesem Gerät geschrieben. Zum Beispiel? Döp, döp, döp, döp, döp, döp, döp. Oder aber Oder aber auch Boris. Ich jetzt, ne? Ja, hast du einen? Dö, dö, dö, dö, dö, dö. Ich grüße die angeschlossenen Funkhäuser in der Schweiz und Österreich. Hallo, kann man ja, ein bisschen länger dauern. Also ihr merkt schon, dieses altertümliche Instrument haben wir entdeckt und haben gemerkt, dass sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viele sehr gute Superhits damit geschrieben wurden. Und wir wollen uns da natürlich nicht lumpen lassen. Nein. Und haben dieses Stück verfasst mit einem Dirt. Yeah. S1996, meine Freunde ist weg und wollte ich in den Südsee allein. Ja, mein Budget war klein. Na fein, herein, willkommen an zwei. Leute, heute machen wir Leute fertig, heute treffen heute Bräute. Und lauter nette Leute, warum dauern Trauer? Wow, schau dir diese Frau an. Schau mir, dass du bist imstande. Komm, ist dein Herz allerliebst aus dem Lande und du hängst, denkst, links an eine andere. Wer soll ich denn heulen? Ihr wisst, dass ich meiner Freundin treu bin. Ich bin brav, aber ich hab eben mein First Love. Ich dachte nur, ich schon immer scharf. Habt ihr den Weg gehalten, mit ihm durch die Arena war? Oh mein Gott, bei deiner tollen Sorge. Warte für die Moment, das wirkst mir die Dumme. Wenn ich dich umblicke, schicke sie rum in den Kickel. Dann checkt sie das. Du bist durchschaubar wie Plexiglas. Oh, sie kommt auf dich zu. Nein, er ist super noch sauer. Ja, ich werde in eines Mal. Soll ich wirklich machen oder lass es lieber sein? Stehen, hätte ich nicht das Problem, das wir haben. Wenn er sie und ich uns sehen, kommt sie in den Raum, wird verschwindelig. Sag ich, will nichts von ihr, schwindelig. Ich will sie, sie will mich, das weiß sie, das weiß ich. Oh. Nur mein bester Freund, der weiß nicht. Und somit sitzt sie sozusagen in der Zwickmühle. Und das ist auch der Grund, warum ich mich vom Schicksal gefickt fühle. Warum er die schönste Frau zum Frau? Mit dem schönsten Körper, warum ist sie schlau, genau? Es steigen an die Tränen in die Augen, wenn man sieht, was mit mir passiert und was mit mir geschieht. Es erscheint Engelchen und Teufelchen an meiner Schulter, Engel links, Teufel rechts. Sie will es doch auch. Kannst du mir erklären, was du mal gute Freunde brauchst? Halt, du will dich links, schau der Engel vorne links. Weißt du nicht, dass sowas scheiße ist und Lüter stinken? Oh, oh. Und so streiten sich die beiden um mein Gewissen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, mir geht es echt beschissen. Während sich der Teufel und der Engel anschreien, entscheide ich mich für ja und nein, ich mein, yeah! Soll ich's wirklich machen oder lass es lieber sein? In unserem klaren Chor. Ich mach hier nur noch meine Strophe fertig. Pack meine sieben Sachen und dann werde ich mich zu meinen Freunden begeben. Denn wenn man ehrlich gesteht, sind solche netten Ruiner und eher spärlich gesehen. Aha, da bist du eingeladen. Auf das Beste aller Feste, auf der Gäste bist du eingetragen. Wenn du nicht mitkommst, dann hast du etwas verpasst. Und 500, das wird fast die Party des Jahrhunderts. Oh, Lust hätte ich eigentlich schon. Oh, es klingelt das Telefon. Sesam, es wär schön. Ich liebe dich. Danke. Oh. Jetzt gibt's eine Extos. Extos. Erster, zweiter, dritter. Du fragst, wer das Brot, was denn das für Name? Hört sich an wie irgendeine dumme Brotreklame. Doch weit gefehlt, die Frage, die dich quält, wird beantwortet. Und König Boris erzählt die Definition. So, das Lied ist, wir wussten es nicht, aber ich glaube, wir haben ein Lied geschrieben, das in die Herzen von allen Mädchen reingeht. Und ich möchte es mit legendären Worten ankündigen, die ich wollte nicht mehr Krankenschwester beim Roten Kreuz oder bei der Bundeswehr. Eins live. Eins live. Fettes Brot. Live aus Köln. Wir zwei versinken im Sofa und teilen uns eine Cola. Jogginghose, hellblau und rosa. Du Oma, ich Opa. Guck mal, eine Erdnuss aus der Toastbar. Mann, was heute wieder los war. Oh ja, gleich gibt's Alarm für Cobra. Du und ich, living la vida loca. Und plötzlich neigst du dich vor und schreist mir ins Ohr. Warum hab ich immer so kalte Füße? Du musst tanzen. dir gehen, aber ich hab leider nichts anzuziehen. Go Shorty, go Shorty, go Shorty. Es ist schon viel zu spät. Und ich hab morgen früh einen Arzttermin. Go Shorty, go Shorty, go Shorty. Sag mal, wie stellst du dir das vor? Einer muss hier ja das Geld verdienen. Cream, get the money, dollar, dollar, billion. Let's get on that, man. And do it like a sex machine. And if you don't know, now you know. Köln, ich seh's auf uns zukommen, es ist wieder soweit. Du musst tanzen, Süße. Lass uns tanzen, Süße. Warum hab ich immer so kalte Füße? Du musst tanzen, Süße. Lass uns tanzen, Süße. Und wieso ist mein Kehl so trocken wie die Wüste? Du musst trinken, Süße. Tanze den Griechen, tanze den Griechen, tanze den Griechen. Heb das Dach hoch, heb das Dach hoch. Mach die Eisprinzessin, mach die Eisprinzessin, mach die Eisprinzessin, mach die Eisprinzessin. Heb das Dach hoch, heb das Dach hoch. Tanze den Griechen, tanze den Griechen, tanze den Griechen, tanze den Griechen. Heb das Dach hoch. Mach die Prinzessin, mach die Prinzessin, mach die Prinzessin. Heb das Dach hoch, heb das Dach hoch. Hey, heb das Dach hoch, heb das Dach hoch. Okay, ich mag hier. Hier muss man noch was tun für sein Eintrittsgeld. Ach so, hier muss man auch den Ständen. Mic Stand zurückschicken. Vielen Dank. Lass mal was mit Wumms spielen. Okay! Aufgewacht! Hier kommt. So laut zu sein, nicht einzureihen und nicht aufzufallen. Nun ist es an der Zeit, sich mal aufzubäumen, draufzuhauen und die Scheiße endlich rauszuschreien. Also mach Platz, bitte aus dem Weg, Mann. Wir reißen das Maul auf, bevor wir überlegt haben. Wir springen mit dem nackten Arsch ins Gesicht, Tisa. Vielen Dank, ist der Rat dafür nicht. Dann höre ich euch wieder jammern, dass das kein Verhalten wäre. Und egal, Mann, ihr könnt eure Ratschläge behalten. Yeah! Lauter, lauter, lauter, lauter, Bach. Lauter, lauter, lauter, lauter, Bach. Lauter, lauter, lauter, lauter, Bach. Schrei doch zurück, wenn du dich für lauter hältst. Ich stelle hinten an, wir drängen uns vor. Wir schreien durcheinander wie Engel im Chor. Wir gehen einfach weiter, auch wenn der Stopp steht. Wer ist das wohl, der am Lautstärke-Knopf dreht? Also hebt eure Hände in die Luft, wenn ihr wollt, dass ich hier den Spinner auswerfe. Denn er meint, der genug sei genug. Und an 22 Uhr nur noch immer Lautstärke. So bitte sehr, kommen die Vorschriften her. Und ein ganzes Leben lang. Der Melde schloss jetzt auf, wir gehen ab, du gehst raus. Heute ist Angst auf den Vulkan. Ja, ja. Hört nie auf der Krach, König Boris Lauterbach. Keiner kann hier heute einfach leise entkommen. Wir haben euch alles um das Geiseln genommen. Hallo, hallo! Ach, Freunde. Mein Sohn hat von seinen Großeltern zu Weihnachten die neue Sido-Platte geschenkt bekommen. Und habe ich da natürlich erstmal reingehört. Und eine Passage ist mir aufgefallen. Ich schreie aus den Fluten wie Halle Berry. Klopf mich ruhig an, denn ich bin very legendary. Das gelbe Ding, was ich verdecke, ist die Sonne. Paul hat eingeladen, ich glaube, ich komme. Inmitten von Freunden zu deinem Sohn dran. Seine Augen glänzen, meine Augen röntgen. Mir wurde berichtet, Rappers tun verrückte Sachen. Aber wie viele Rappers kennst du, die aus dem Elefanten eine Mücke machen? Der eine von Fettes, der ohne zwei nicht komplett ist. Manchmal merkst du erst, wie sehr du etwas liebst, wenn's weg ist. Drauf. Dies bedingt, dass ich mir oft die Haare rauf. Nicht anerkannt, fremd im eigenen Land. Kein Ausländer und doch ein Fremder. Doch bin ich fremd hier. Doch bin ich fremd hier. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dieser Typ, der vergleicht sich mit Jay-Z und scheißt auf die Blazy, denn ich hänge mit Rockstars genauso wie AZ. Jetzt ist sie weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg, weg. Davor war schön, allein zu sein. Jetzt ist sie weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg. Davor ist schön allein zu sein. Jetzt ist sie weg, mich bitte auf aus diesem Alltag. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald auf. Man versucht uns ständig einzureden, dass es noch möglich wäre, hier frei zu leben. Weg mich bitte auf aus diesem Alltag. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald auf. Ich und du und er und sie und es sind besser dran, wenn wir uns selber helfen. Komm jetzt, was haben Sie stand? Wo ist der Rüssel, Leute? Wo ist der Rüssel? Okay, am besten ihr zieht euch alle aus. Was geht, Leute, seid ihr mit mir down? Mit dem Sound aus Hamburg City, dem die Leute vertrauen. Wir brauchen Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht, Alter? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Seid ihr down? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht, Alter? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Seid ihr down? Meier! aussehen, schlecht für den Kopf, doch leider geil. Schlecht für den Karma, schlecht für die Zukunft, schlecht für den Job, doch leider geil. Tu doch nicht so, du willst es doch auch. Ich bin ein Teil von dir. Ob es wehtut oder nicht im Portemonnaie, ich investiere in die BNRG. Die Welt geht kacken, vorher werde ich Styles kicken. Und mit den Beatbums und mit den Funkfick. Wir sind am Start und die Welt ist groß. Wir haben kein Ziel, aber wir fahren los. Und der Zug ist abgefahren, doch wir sitzen drin. Niemand kann nicht stoppen, wir werden weiter rocken. Wir sind am Start und die Welt ist groß. Wir haben kein Ziel, aber wir fahren los. Und der Zug ist abgefahren, doch wir sitzen drin. Niemand kann nicht stoppen, wir werden weiter rocken. Zum Beispiel ist das überhaupt ein Hip-Hop-Mag? Eine Melange. Rock me, rock me, rock me, rock me. Es war ein Punker und er lebte in der großen Stadt. Es war wie ein Wunder, wo er alles tat. Er hat es schon, wenn er trank, doch ihn liebten alle Socken. Und alle kamen und riefen Rock mit Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, oh, oh, oh, Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus. Was nicht stimmt, kann von mir jetzt erklärt werden. Es geht mir gut, es geht mir sehr, sehr gut. Es geht mir gut, es geht mir sehr, sehr gut. Ich will nichts anderes machen, als dass ihr uns zwar in Bestform. Und erfüll mal wieder mit links die Testung. Es geht mir gut, es geht mir sehr, sehr gut. Es geht mir gut, es geht mir sehr, sehr gut. Ich will nichts anderes machen und das ist nur eine Kostprobe. Wenn ich meine Message kick wie Postbote. Toast. Alle spielen jetzt Golf, jeder fährt Passat. Keiner tätowiert sich, Wu-Tang auf dem Arsch. Niemand tanzt mehr Moonwalk, seit Michael Jackson starb. Alle auf Salat, keiner mehr verstrahlt. Alle haben einen Job, ich hab Langeweile. Keiner hat mehr Bock auf Kissen, saufen, feiern. So ist es hier im Job, Tag ein Tag. Außer mir zwei Finger, ich komm vom Bach. Bang, bang, bang, bang. Alle haben einen Job, ich hab Langeweile. Richtig, heute ist Disco-Zeit. Weil alles ist ein Disco-Zeit. Und ich frage mich, ob der König das versteht. können das nochmal richtig langsam spielen. Bestimmt, oder? 1, 2, 3, 4. Aus Köln. Ich bin ein Echo, Echo, ein Echo, oh, oh, oh. man sie da. Ich habe unendlich viel Fragen, bin ich mit meinen Gedanken alleine unter Milliarden. Egal wo ich bin, ich suche die Antwort. Und willst du mich finden, dann google mein Standort. Bücher, Bilder, MP3s und Satelliten. Auf allen Wellen suche ich die, die auf einer Welle liegen. Check, check, hallo, hallo, ist das wer? Ich mach so weiter, bis ich irgendwann ein Echo höre. Check, check, hallo, hallo, ist das wer? Ich mach so weiter, bis ich irgendwann ein Echo höre. Und der Clash im Ohr. Suche Frau mit Hüftschwung, mit schießen Gedanken, gerne auch Charakter und Humor. Ich bin der, der Sturm liebt, öfter mal zu spät kommt, mit ein paar Problemen und den schiefen Typ. Meinst du, mit uns beiden könnte was gehen? Gib mir ein Echo. Ich werd ein bisschen kalt und krieg ein bisschen Schiss. Was wohl die blonde Dralle von mir erwartet, Mann? Ob ich die tollen Fragen auch mal verraten kann? Denn sie so tendering nach deutschen Automaten. Sie will's zu Ende bringen, fängt an mich auszufragen. Und dazu lässt sie lässig noch ihre Hüften kreisen. Denn ihr seid richtig rat und ihre Brüste kreisen. Ich kann nicht laufen, deshalb taumel ich, taumel ich. History in the making, I'm computer. Na na na na na. And masturbating, is she real or faking? I'm a user. Na na na na na na na. Krieg die Maus um mich und meinen Verstand. Zieh dich aus, ich hab nur eine Hand. Du bist das, das hab ich gleich erkannt. Du bist das, das hab ich gleich erkannt. Oh Gott, oh Gott. Ich schau auf deine Brüste. Ich will wenn meine Frau das wüsste, du willst dafür ein paar Cent. Ich schenk dir mein letztes Hemd. Wenn die Gedanken kommen, dann gehen sie nicht. Sie haben mich fest im Griff und nehmen mich, nehmen mich. Ich kann nicht anders, denn ich quäle mich, quäle mich. Ich muss es wieder tun, doch schäme mich. Bettina, pack deine Brust ein. Bettina, zieh dir bitte etwas an. Bettina, pack deine Brust ein. Bettina, zieh dir bitte etwas an. Bettina. Ich kenn mich aus mit Frauen, ich brauch ihn nicht einmal in ihre Augen schauen. Es ist so einfach, ja manchmal glaub ich's kaum. Mein ganzes Leben ist wie ein völlig versauter Traum. Oh Angelina, Rihanna, Jessica, Penelope, Alicia, Cameron, Jennifer, Paris und Beyoncé. Ich fühl mich so unendlich männlich, immer wenn ich euch seh. Am liebsten im Bikini oder aber hohe Mode. Jetzt liegst du da und bist du echt, echt, echt. Schlecht, schlecht, schlecht. Ich bin doch sonst ein toller Hecht, Hecht, Hecht. Ihr pfeift aus dem letzten Loch. Ihr stinkt und ihr seid müde. Ich bin mir sicher, ihr könnt nicht mehr. Wir machen euch fertig. Ja, vernehme die Fäden in zertretenen Beten. Lange schädigen Themen auf unbeziehenden Planeten. Im täglichen Leben können die schwule Mädchen begegnen. Schwule Mädchen, Sonderheit, schwule Mädchen, Kampfeinsatz, schwule Mädchen. Hände steil. In der Nachbarschaft. Worauf wartet ihr noch? Ist nie zu spät. Leute, macht mal klar. Schönes Kind und Mann, wenn aus dem Mikro steht, bis der Tag erwacht. Das ist alle dabei, wenn der Beat losgeht. Wenn der Beat losgeht. Durch Hamburg gehen, dann bleiben die Leute einen Augenblick lang ruhig stehen. Sie sehen uns an, warten, was passiert, bis sie wissen, es ist Zeit, dass wir zusammen durchdrehen. So viele schwule Mädchen auf einmal und so viel fettes Brot exklusiv im Radio hier in 1 Live.